die Bilder in unseren Köpfen. Wer hängt sie auf, wer bringt sie an? Und selbst an unseren Träumen kleben kleine Zettel dran. Wir sind alle niemand und wir sind alle ziemlich viel. Wir sind alle bunt zerstückelt und wir sind alle Angriffsziel. Und all der schöne Glanz, in dem man sich hier hüllt, lässt uns leer zurück, zerbrochen, unerfüllt. Wir sind alle schön und hässlich und innerlich zerrissen. Und die Art, wie wir hier leben, zertrümmert langsam das Gewissen. Wir sind alle gut und schlecht und unsere Herzen voll mit Einsamkeit. Lasst uns der Anfang vom Ende sein, von dieser Welt, von dieser Zeit. Und niemand hier ist nur ehrlich, schön, stark oder gut. An unserer aller Händen klebt unser aller Blut. Wir sind alle Lügner und wir sind alle treu. Wir sind manchmal mutig, doch meistens sind wir scheu. Wir verlieren uns in den Jahren und nichts erscheint mir klar. Darum zeigt man hier auch gerne, was man früher einmal war. Wir sind alle gut und schlecht und unsere Herzen voll mit Bitterkeit. Lasst uns der Anfang vom Ende sein, von dieser Welt, von dieser Zeit. Der ganze Wahnsinn, der uns hier täglich niederdrückt, das, was man hier normal nennt, macht uns krank und verrückt. Nun stehen wir hier im reichen Elend, es gibt keinen Ort, um abzuhauen. Welcher Weg ist richtig und wem können wir noch vertrauen? Wir atmen die Luft dieser kaputten Welt. Doch nichts wird uns aufhalten, denn es gibt nichts, was uns hier hält. Wir sind alle gut und schlecht und unsere Herzen voll mit Hässlichkeit. Lasst uns der Anfang vom Ende sein, von dieser Welt, von dieser Zeit. Aus Menschen werden Menschen. Und aus Menschen werden Menschen. Und aus Menschen werden Menschen. Und aus Menschen werden Menschen. Und aus Menschen werden Menschen. Und aus Menschen werden Menschen. Wir sind alle gut und schlecht und unsere Herzen voll mit Einsamkeit. Lasst uns der Anfang vom Ende sein, von dieser Welt, von dieser Zeit.